Transparenz für die Ohren. In medias res gehen. Punkt organisatorisches sehe ich heute nichts. Also zumindest nichts außerhalb der üblichen Leitfragen. Natürlich, wir kommen zum Punkt laufende Projekte. Da haben wir den Aktionsblock. Da sehe ich im Moment keinen Eintrag dazu. Dann wäre der nächste Punkt der Wahlkampf Hamburg. Da sehe ich jetzt im Moment noch niemanden aus dem Bundesvorstand oder aus Hamburg da, der dazu was sagen könnte. Ich kann aber, ich habe heute kurz mit Christus telefoniert und er hat mich gebeten, kurz zu erwähnen, dass der Hamburger Wahlkampf allgemein gut läuft und dass vor allem die Stimmung sehr gut ist in Hamburg und dass dass auch eine sehr große Menge an externen Helfern da ist, was sich auch wirklich sehr positiv auf die Wahlkampfgestaltung auswirkt. So, viel quasi über den Proxy. Der Punkt Wahlkampf Bremen. Ist der Christian Heißhardt zufällig da? Weil ansonsten würde ich nämlich da auch noch mal gucken, dass wir dann später, falls wir heute noch das Glück haben, dass Michael Ebner uns besucht, da auch noch mal den Michael Ebner dazu befragen. Oder kann sonst jemand was zum Stand Wahlkampf Bremen sagen? Ja, also ich war gestern im Mumble drin, zumindest für eine Stunde, falls das interessiert. Falls du was berichten kannst, da natürlich gerne. Also es gab gestern eine Plakatdiskussion, wie sie, glaube ich, unabdingbar ist in dieser Partei. Die Bremer hatten sich da durchaus auch Gedanken gemacht, wie sie Plakate gestalten könnten, haben bei den zwei Entwürfen allerdings nicht sehr glücklich gewirkt. Ich hatte dann mal vorgeschlagen, sich an den Hamburger Plakaten zu orientieren und die kannten die teilweise noch gar nicht, was mich sehr gewundert hat. Fand allgemein sehr viel Zuspruch und jetzt wollen wir mal abwarten, ob die sich tatsächlich auch mit den Hamburger Designern auseinandersetzen. Ansonsten, die haben ja ihr Programm gebastelt, das ist jetzt in der Endkorrektur und soll demnächst dann wohl auch in Druck gehen. Also ich denke mal, da läuft erstmal alles so in dem Bereich, läuft alles erstmal so, wie es laufen soll. Das wäre es dann erstmal. Okay, dankeschön. Dann nächster Punkt, Freiheitsserver. Da habe ich den Slash gesehen. Ich nehme an, das bedeutet, dass es was zu berichten gibt. Ja, was hat sich seit letzter Woche getan? Ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit Paki gehabt und wir haben uns darauf verständigt, dass der Paki sich an Secor und an Christos wendet, wegen der Freiheitsserver-Initiative und die da ein bisschen einweist und daraufhin wollen wir dann eine Telefonkonferenz anberaumen, um uns darüber auszutauschen. Und ich bin natürlich auch dem Ratschlag der Polgef-Runde nachgekommen und habe die Hermi per E-Mail kontaktiert, was diese Initiative angeht, musste dann aber gestern feststellen, dass die Hermi wohl so viel Post bekommt, dass sie das nicht ganz ernst genommen hat. Und ihre Reaktion darauf war, ja, habe ich gesehen. Sie hatte am 27.01. die Mail bekommen, aber sie ist auch nicht dem schon in der E-Mail enthaltenen Link nachgegangen, wo man sich dann ein 9-minütiges Briefing anhören kann, was da überhaupt Sache ist. Also einfach nur das Wesentliche in einfachen Worten. Und und dann meinte sie noch, dass sie erst dann reagiert, wenn die Polgefs offiziell an die Hermi rantreten, was diese Initiative angeht. Fand ich ein bisschen verwunderlich, weil ich auch in der E-Mail natürlich nicht unerwähnt gelassen habe, dass ich auf Anraten der Polgef-Runde sie adressiere. Aber nun denn, sei es drum, ich hoffe, dass es auf diesem Wege dann doch allmählich in die Gänge kommt. Und ansonsten, wer jetzt lauter Fragezeichen über dem Kopf hat, was ist die Freiheitsinitiative, da bitte ich dann in den Mumble-Chat zu gucken. Ich poste euch einen Link. Alles klar, danke dir. Gibt's da Anmerkungen, Redebedarf, Ähnliches? Offenbar nicht. Dann können wir gleich weitermachen. Einen Punkt möchte ich noch anmerken. Und zwar ist auch Bestandteil der Organisation der Initiative, dass eine Person ein Image erstellt. Da hatte sich der Kevin Price für bereit erklärt. Er hat in der letzten Woche eine zweite E-Mail bekommen, die sich erkundigt, ob er vielleicht die Fragen der ersten E-Mail beantworten kann, was da so Stand der Dinge ist, und habe keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich ihm einen Tweet über Twitter geschickt und daraufhin ist er mir gefolgt, aber auf die ursprüngliche Frage, was nun Stand der Dinge ist, also wie weiter mit der Image-Erstellung ist, habe ich auch noch keine Antwort bekommen. Und das war's dann soweit und wir können weitermachen. Danke, danke Slash. Jo. Da es keine Fragen gab, würde ich jetzt mit Slash Schlussstatement den Punkt auch wieder zumachen. Und wir kommen zum nächsten Punkt, die Bundeskampagne Fragen an die NDB. Das wäre ja eigentlich was für den Michael Bernd oder den Leakedealer, oder? Zumindest habe ich jetzt die beiden so als die Verantwortlichen oder Kontaktpartner dieser Runde wahrgenommen zu dem Thema. Oder? Oder ich frage mal so, wer hat es denn eigentlich ins Pad geschrieben dieses Mal? Dann will es wieder keiner gewesen sein. Okay, ich lese mal kurz vor für die Aufzeichnung. Bundesweite Aktion der Piratenpartei gegen die Freihandelsabkommen ist mit dem 1.2. angelaufen. Zeitraum ist die 1. Februarwoche. Hauptansprechpartner ist Michael Bernd. Zentrale Wiki-Seite ist verlinkt. Pressearbeit, die Aktion wird von der SG Presse Bund, der AG Öffentlichkeitsarbeit und der Flaschenpost begleitet. Die SG Presse Bund hat auf ihrer gestrigen Mumble-Sitzung angeboten, dass Michael hierzu diese Woche eine PM schreiben kann. E-Mail ist von Olaf bzw. Leakedealer an Michael geschickt worden. Stand aktuell unbekannt und es steht die Frage drin, die dann wohl an alle Landespolgefs geht, wie der aktuelle Stand in den Ländern ist. Also, Landespolgefs? Steht in meinem Bericht. Ich habe es auch unten reingeschrieben. Bei uns wird wahrscheinlich wenig passieren, wobei auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Okay, Olaf, okay, ich bin jetzt auch. Ah ja, jetzt hat. Ja, jetzt hat's auch geklappt. Bei mir steht's auch im Bericht und das habe ich hier reingeschrieben, weil ich nachfragen wollte, wie es in den anderen Ländern aussieht. Wir haben ja unterschiedliche Ebenen. Auf der kommunalen Ebene haben wir eine dritte Ebene. Das sind die Bezirke und aus den Bezirken höre ich unterschiedliche Töne. Da passiert gar nichts, weil zu wenig Ressourcen da sind, bis, ja, wir machen voll mit. Jetzt hatte ich nämlich die Frage auch gestellt, okay, wie sieht's in den anderen Ländern aus, weil ich mir dann zwischendurch ein bisschen komisch vorkam. Die zweite Sache, die hatte ich ja reingeschrieben, wir haben gestern von der SG Presse Bund aus Michael vorgeschlagen, dass wir diese Woche noch eine Pressemitteilung rausgeben können. Ich habe dem Michael, du bist ja hier, kann ich dich direkt ansprechen. Ich habe dir dann noch eine E-Mail geschickt, aber ich habe noch nichts gehört. Vielleicht können wir da irgendwie einen Modus finden, du bist ja über Twitter nicht erreichbar, dass wir entweder entscheiden, wir machen keine Pressemitteilung aus Gründen oder aber, dass wir eine noch machen und dann frage, wann. Danke. Michael ist nicht hier, der hatte nur seinen Bericht eingetragen. Michael macht Urlaub diese Woche. Oh, sorry. Aber ich kann dir gerne mal noch ein paar Worte mehr sagen hinsichtlich dessen, wie es in Niedersachsen läuft. Also es war mir von vornherein klar, dass das über die Kreise nicht funktionieren wird, weil hier einfach auch viel zu wenig Manpower vorhanden ist. Und von daher lassen wir das Ganze halt über die LGS laufen, lediglich was die Anschreiben der an die Bundestagsabgeordneten betrifft und dann auch die Rücksendeadresse, die LGS ist. Was wir morgen dann in die Bezirke, sprich Kreisverbände, reingeben werden, das ist der Vordruck für den Brief an die lokalen Redaktionen. Da haben die zugegebenermaßen die besseren Kontakte hin, sollten sie zumindest haben, also unsere Landespresse, so soll ich das auch wirklich laufen lassen. Nachfrage? Gerne. Also habe ich das richtig verstanden? Der Landesvorstand schreibt dann alle niedersächsischen Bundestagsabgeordneten an? Die Landesgeschäftsstelle schreibt alle niedersächsischen Bundestagsabgeordneten an im Namen der Wähler des jeweiligen oder der Wähler des jeweiligen Wahlkreises. Ah, verstehe. Und ihr überlasst es dann den Kreisen vor Ort, das zu publizieren, oder wie? Erstmal brauchen wir die Ergebnisse und wie wir das dann publizieren, das sehen wir dann noch. Aber ich denke schon, dass es da dann auch tatsächlich nochmal, wenn wir die Ergebnisse in Gänze haben, eine Landesauswertung geben wird, die dann auch über die Landespresse kommuniziert wird. Ah, verstehe. Und das Elegante an dieser Lösung ist dann, dass wenn also weiße Flecken im Land existieren, das nicht so auffällt, richtig? Korrekt, das ist mit einer der Punkte. Also wir hatten auch erst überlegt, nochmal Direktkandidaten anzusprechen, sich dem anzunehmen. Aber da haben wir dann ja festgestellt, dass es in 20% der oder 10% der Wahlkreise zur Bundestagswahl überhaupt keine Direktkandidaten gab, weil da überhaupt keine Manpower vor Ort ist. Was dann sowieso dazu geführt hätte, dass die Briefe dafür von der LGS respektive dem Landesvorstand hätten geschickt werden müssen. Und das hätte ohnehin dann dazu geführt, dass die Abgeordneten dann sehen, dass es eine konzertierte Aktion ist. Danke. Was heißt das jetzt für die Pressemitteilung im Bund diese Woche? Ja, da also Michael so nicht erreichbar ist, ich könnte natürlich was schreiben, aber das hat dann wenig Sinn, wenn der Leiter der SG Presse Bund da was macht. Das sollte schon jemand machen, der also da organisatorisch an vorderster Front steht, in Anführungszeichen. Ich würde sagen, wir lassen die Bundes-PM einfach fallen. Das würde eher negativ auf uns jetzt wirken und warten die Ergebnisse aus den Ländern ab. Gibt es denn außer dem einen Menschen keinen zweiten, der auch organisatorisch da drin sitzt? Tja, also wir könnten beispielsweise den... Also wir haben ja 4 Leute notiert, die dafür zuständig sind. Michael ist aber derjenige, mit dem ich jetzt die ganze Zeit korrespondiert habe. Bruno war da jetzt zwar als Tippgeber mit drin beispielsweise, aber ja, ihn jetzt anzusprechen für eine PM halte ich für wenig sinnvoll. Also nicht, dass ich möchte, dass Bruno nicht seine PMs bekommt. Mir geht es darum, dass nach außen hin Einigkeit signalisiert wird und dann die Frage natürlich beantwortet wird, welchen Mehrwert haben Journalisten, wenn sie schreiben, dass die Piratenpartei im Moment eine Bundesaktion durchführt? Weil momentan das Thema TTIP immer weiter hochschwappt, besonders die Debatte um die SPD. Wenn wir jetzt eine Aktion machen, um gerade von diesen MdBs mehr Informationen zu bekommen, könnte das durchaus Interesse wecken. Ja, das sehe ich auch. Die Frage ist nur, wen geben wir dann als Ansprechpartner an, wenn Rückfragen kommen? Wenn der Ansprechpartner der hauptverantwortlich dafür zeichnet, aus meiner Sicht, kann natürlich auch anders sein, Michael also in Urlaub ist, macht sich das gerade nicht so gut, wenn die Bundeskampagne, die er angestoßen hat, läuft. Dürfte ich an der Stelle kurz einhaken? Da muss ich jetzt tatsächlich, ich würde da gerne mal was als ich sagen und weniger als Moderator. Ich würde in dem Fall einfach vorschlagen, gib definitiv Bruno als Ansprechpartner an. Es ist zwar vielleicht richtig, dass Michael der Organisator ist, der intern den Hut aufhat, aber Bruno ist nach außen hin als Bundesbeauftragter zum Thema unser Gesicht für TTIP. Insofern, wer intern dafür verantwortlich ist, das ist für eine Pressemitteilung gar nicht relevant. Es ist da eher relevant, dass der Zitatgeber und der entsprechende Ansprechpartner, der das Ganze dann nach außen vermittelt, der einschlägig bekannte und besetzte Kopf zu dem Thema ist. Ich sehe kein Problem darin, eine PM rauszugeben, die möglicherweise du schreibst und in der Bruno Zitatgeber ist. Okay, damit habe ich auch kein Problem. Also abgesehen davon hielt ich es sich für eine in gewisser Weise sich für eine Verschwendung, wenn wir eine bundesweite Kampagne organisieren, da Arbeit reinstecken und sie dann am Schluss nicht mal irgendwo erwähnen. Also da hätten wir es in gewisser Weise, verpufft es dann komplett, weil die Abgeordneten werden das vermutlich nicht in die Presseöffentlichkeit tragen von sich aus. Den Gefallen werden sie uns weniger tun. Von daher, das ist in gewisser Weise, tu Gutes und sprich darüber, ist Politik. Und nur Gutes tun ist halt quasi dann nur die Hälfte davon. Von daher, ohne Pressemitteilung ist die Aktion letzten Endes bisschen für die Katz. Gerade ja, wenn es keine Aktion ist, die eine gewisse Öffentlichkeitswirkung von sich aus auch entfaltet. Also die muss man ja quasi, auf die muss man pressetechnisch hinweisen, weil man sie sonst nicht sieht. Ja, absolut. Interessanterweise war ich ja gestern derjenige, der das vorgeschlagen hat. Ich möchte nur eben sicherstellen, dass die Länder PolGFs auch wissen, dass da was passiert jetzt, dass sie mitziehen, wenn sie zum Beispiel angesprochen werden sollten und dass derjenige, der es mit organisiert hat, nicht düpiert ist, dass wir jetzt einfach den Bruno nehmen, weil er Bundesbeauftragter für TTIP ist. Ich habe damit keine Schmerzen. Ich mache es einfach und dann haben wir auch die PM. Ja, dafür kenne ich Michael gut genug, dass er sich da nicht auf den Schlips getreten fühlt. Gut. Ich werde jetzt nochmal versuchen, Bruno direkt zu kontaktieren, dass er vielleicht auch direkt das nochmal reinschafft. Dann könnte man das vor Ort gleich festklopfen. Das wäre natürlich dann der kürzeste Dienstweg. Abgesehen davon, Frage, ob es dazu noch weiteren Redebedarf gibt. Dem scheint nicht so zu sein. Dann habe ich als nächstes im Pad den Terminhinweis auf internationaler Ebene. Am 28. Februar, also Ende dieses Monats, findet in Prag die Piratenversammlung der Piraten ohne Grenzen statt. Und ja, es sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen, natürlich besonders die Mitglieder der Piraten ohne Grenzen, aber auch so wird es im Rahmenprogramm auch Redeslots geben zu gewissen strukturinternen Themen. Also ist das durchaus interessant. Also wer Ende Februar Urlaub hat und immer schon mal Prag sehen wollte. So, ich sehe gerade, irgendjemand schreibt was ins Pad. Titel Lesen gegen Überwachung. Was ist das genau? Kann das jemand einfach kurz im Dings erklären, im Mumble? Ja, das kann ich kurz erklären. Es ist eine Aktion, die, glaube ich, unter anderem von der Digital Courage gestartet wird. Am 10.2. ist ja der Safer Internet Day und Lesen gegen Überwachung ist so eine Aktion, wo eingeladen wird, in Geschäftsstellen und so weiter Veranstaltungen zu machen, Leseveranstaltungen zu machen, also Texte vorzulesen und so weiter, die man sich vorher natürlich selber aussucht und die irgendwas mit Überwachung zu tun haben. Die Piraten Reinickendorf, die Piraten NRW in der Landesgeschäftsstelle und ich glaube auch in Neumarkt in der Oberpfalz machen da was zu. Die Frage ist, wollen wir das jetzt besprechen und dazu aufrufen, dass möglicherweise noch andere sich beteiligen oder wollt ihr das später behandeln? Ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie schon erklärt, dass, was es ist. Also. Also ich würde mal sagen, nachdem du es jetzt gerade eben auch schon erklärt hast und da es sich in gewisser Weise ja auch auf der länderübergreifenden Ebene bewegt, finde ich es tatsächlich an der Stelle auch richtig platziert. Von daher, ja, liebe Polgaps, was haltet ihr davon? Ja, wir haben auf dem Schirm, aber ist unklar, ob wir dafür die Kapazitäten haben, ähnlich wie bei der Fragen an die MDP auch. Dito, vielleicht kriege ich was in Frankfurt hin, aber weiß ich nicht. Wir haben über den Newsletter Hannover dazu aufgerufen, dass sich doch bitte Menschen bei uns melden mögen, die das dann übernehmen. Resonanz verbesserungswürdig. Skara hat eine Wortmeldung. Ja, weil ich bin schon von anderer Seite auf die Aktion aufmerksam gemacht worden. Gibt es da einen speziellen Grund, dass das speziell genau dieser Tag sein muss? Oder kann man das dann zum Beispiel auch an einem anderen Tag in eine bereits existierende, geplante Lesung integrieren? Weil ich stelle mir das ehrlich gesagt schwierig vor, jetzt mal von meinem KV ausgehend und der ist ohnehin schon recht aktive, da dann irgendwo eine Lesung zu veranstalten, wo wir dann halt irgendwie einen oder zwei Texte haben, die was mit Überwachung zu tun haben. Ich würde das dann eben eher in ein größeres Event integrieren. Die Integration in ein größeres Event ist nicht dadurch gegeben, dass es der 10.2. ist, an dem der sogenannte Safer Internet Day durchgeführt wird. Deshalb ist es schwierig, das an einem anderen Termin zu machen. Ja. Erstmal guten Abend, aber wir haben ja in dem Themenbereich auch eine große Aktion vor und wir könnten natürlich genau diesen 10.2. herausnehmen, um da auch dann spezieller zum Beispiel durch solche Lesungen darauf hinzuweisen. Es war ja letzte Woche auch schon im Gespräch, ob man nicht im Mumble online sowas auch noch zusätzlich veranstalten könnte. Mumble ist halt nicht so öffentlich wie eine Straße. Ich glaube, der Stefan Körner hatte die Idee, das so ähnlich wie bei der Weihnachtsgeschichte zu machen, dass der Bufo sich zusammenfindet und das dann so eine Lesung im Mumble eben macht. Das war eine mögliche Variante. Das Zweite, was Stefan machen wird, hast du, glaube ich, kurz erwähnt, Neumarkt. Da hat er im Rahmen vom Stammtisch irgendwie einen Tisch gebucht und wird da ein bisschen was lesen. Und vielleicht können das so andere auch machen. Ich denke, könnte mir vorstellen, an dem Tag finden auch an anderen Orten Deutschlands Piratenstammtische oder Zusammentreffen in der Öffentlichkeit statt. Also ich habe Nur noch mal kurz, das Datum steht noch nicht im Protokoll. Was war das für ein Tag? Ich habe das nicht mitbekommen. Das ist heute in einer Woche, der 10. Und das steht schon im Protokoll. Thomas, du wolltest noch was sagen? Ja, das ist heute in einer Woche, am 10. Und wenn man mal gerade so die Gockelmaschine anschmeißt mit Piraten und Lesenüberwachung, dann kommt man tatsächlich auf verschiedene Veranstaltungen, die da schon drüber auftauchen, also in Berlin-Rheineckendorf beispielsweise, in Düsseldorf scheint was zu sein, in was Unna soll wohl was stattfinden. Also das ist das, was ich jetzt hier so auf der ersten Seite gleich finde. Also ich habe zumindest schon eine Rückmeldung aus NRW, dass die AG Öffentlichkeitsarbeit das nochmal bewerben möchte, soweit ich weiß. Wenn andere das auch täten, wäre das vielleicht ganz schön. Klar, da wo man was macht, da kann man das auch entsprechend bewerben. Nee, da soll man, da muss man das entsprechend bewerben, damit auch ein paar Leute kommen. Genau, das wäre mein nächster Punkt dann. Wenn ihr das habt, dann tragt das bitte irgendwo ein, dass man das finden kann und dass wir möglicherweise auf der Bundeswebseite darauf hinweisen können, dass wir da teilnehmen und dass es da an diesen Stellen Möglichkeiten gibt, teilzunehmen. Das wäre, glaube ich, ganz in unserem Sinne. Was ich mich jetzt frage, ist, ob sich die lokalen Veranstaltungen mit der Idee, wie Sikor das hatte, das auf Bundesebene quasi digital verlesen zu machen, ob sich das schneidet oder ob sich das durchaus ergänzen könnte. Ich glaube, das wäre eine Frage, die du mit Sikor besprechen müsstest. Oder mit dem anwesenden Bundespolgast. Es war in gewisser Weise als Frage in die Runde gedacht. Also würde es, ich meine, wenn jetzt halt ich lese im Pad, dass NRW und Berlin dazu was planen, dann würde ich sagen, dass es doch durchaus trotzdem sinnvoll sein kann, das auf Bundesebene ebenfalls aufzugreifen, weil ich das tatsächlich jetzt halt persönlich aus meiner Erfahrung mit sowas, jetzt halt mit einer Woche Vorlaufzeit nicht sehe, dass wir das in allen Landesverbänden auf die Beine stellen. Also für sowas bräuchte man deutlich mehr Vorlaufzeit. Ich denke, das wird keinem was wegnehmen. Also die Leute, die vor Ort was machen, werden sicher da aktiv werden und deswegen nicht aufs Mumble umswitchen. Und für alle anderen ist es ja nett. Plus eins. Okay, dann glaube ich, können wir am Schlussufer bleiben, dass wir einerseits Sikor sagen, dass er einen neuen Job hat und andererseits die einzelnen Polgifs sich, also die einzelnen Landespolgifs sich einmal überlegen können, ob sie es schaffen, mit irgendwelchen Mitteln sowas noch bis zum kommenden Dienstag auf die Beine zu stellen. Und falls nicht, haben wir in dem Bereich sozusagen das Trostpflaster, die Bundesebene, auf die wir dann in dem Zusammenhang verweisen können. Gut, gibt es dazu noch weitere Redebeiträge, Anregungen, Pläne? In dem nicht so ist, dann glaube ich, können wir an dieser Stelle da einen Schnitt machen. Ich komme noch mal kurz, bevor wir weitermachen in den Tops, zu den Punkten Wahlkampf Hamburg und Wahlkampf Bremen zurück. Bernd, als anwesender Bundesvertreter, hast du da noch Infos, die über das drüber gehen, was im Pad steht? Puh, ich weiß nicht, was alles im Patch steht. Ich habe fast täglich Telefonate bezüglich auch dem Wahlkampf in Hamburg. Aber jetzt im Kopf nicht wirklich was du jetzt ansprechen könntest. Alles klar, danke dir. Die Endveranstaltung ist natürlich wichtig an dem Freitag. Das hat man letzte Woche aber auch schon deutlich. Micha weist ja auch da regelmäßig ganz massiv drauf hin. Das ist natürlich eine Veranstaltung, die in ihrer Größe von den AGs und von den anderen Gliederungsebenen lebt, die da dann vor Ort irgendwelche Stände machen sollen oder könnten. Das wäre wahrscheinlich nochmal der wichtige Hinweis, so ganz allgemein, dass das nicht vergessen wird und jeder mal überlegt, ob er sich Zeit nehmen kann und da was tun kann. Also ich bin ja gerne bereit, dahin zu fahren und ich rufe auch dazu auf, mich zu begleiten. Jetzt ist die Frage, weil du gerade sagtest, präsentieren. Sollen denn beispielsweise Niedersachsen sich dort als Ersachsen präsentieren und entsprechend auch dann eigenen Standtische und Material mitbringen? Oder wie war das jetzt eben gemeint? Letztendlich ist es so gemeint, dass dort Aktionen gewünscht werden, dafür sorgen, dass wir an der Wahlurne beim Auszählen mehr Stimmen auf unserer Seite haben. Also alles, was positiv wirkt, und zwar im Sinne der Hamburger. Das ist keine Messe wie jetzt die Grüne Woche, wo sich das Land Thüringen oder irgendein Land als Land präsentiert. Ich hoffe, damit ist die Frage hinreichend beantwortet. Irgendwie schon. Falls nicht, bitte nachfragen. Nochmal zur Klarstellung. Ihr präsentiert euch nicht als Niedersachsen, ihr sucht euch ein Thema aus, sprecht das mit den Hamburgern ab und macht dazu einen Stand. Oder einen allgemeinen Pirateninfostand, der den geneigten Besucher da, zu der Vermutung kommen lässt, hey, das könnten auch Hamburger Piraten sein. Was zum Beispiel in Erfurt bei der Veranstaltung ein unglaublicher Magnet war, war der Kinderstand. Ganz einfacher Pavillon mit zwei Biertischen und dann den schönen Modellierluftballons und noch ein paar Dingen. Da konnte man dann natürlich auch Fingerfarben malen und so das übliche Kinderbespaßungsprogramm. Ist vielleicht von der Jahreszeit her nicht ganz optimal wie im Sommer oder im Spätherbst oder im frühen Herbst in dem Fall. Aber da gibt es bestimmt andere Dinge, die man tun kann, wo dann sich Niedersachsen sind ja sehr nahe an Hamburg dran und wo sie vielleicht mit ein bisschen Material auch sowas tun können. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob so ein Stand nicht vielleicht schon konzipiert ist. Da ist dann Michael Ebner besser involviert. Ja gut, da werde ich dann auch nochmal die Harburger und die Stader anfragen. Michael, habe ich ja auch Kontakt. Okay, danke. Reicht. Alles klar. Dann haben wir den Punkt mit der Wahlkampfveranstaltung nochmal ins Protokoll aufgenommen. Falls nicht, werde ich es natürlich auch nochmal offiziell verbreiten und so weiter. Aber ja, genau. Gut, dass du mich noch daran erinnert hast, Bernd. Ich glaube, ich hätte Hauer bekommen, wenn ich es vergessen hätte. Kleine Wortmeldung zu diesem ganzen Wahlkampf und seine Stände und das Ganze. Es gibt ein Planungspad. Ich habe das auch nochmal hier drin verlinkt. Dort eine Idee und auch, wie es möglich ist, eintragen. Dann kann man das besser koordinieren. Klaus, kurze Frage. Ist das Peraccio schon dort? Nein, ist es nicht. Gut. Dann glaube ich, können wir an der Stelle jetzt aber den Punkt Wahlkampf Hamburg bzw. den Oberpunkt laufende Projekte beenden, oder? Oder hat noch jemand was? Ja, von einem anderen Projekt hatte ich ja letzte Woche im Nachgang dieser Sitzung berichtet. Ich würde da jetzt auch gar nicht viel ausführen, aber wenn wir jetzt dann durch die einzelnen Themenbereiche durchgehen, der Themenbeauftragten zum Beispiel, ist es vielleicht interessant, wenn die Leute insgesamt da nochmal, ja, sich in ihrem Themenbereich damit beschäftigen. Ich werde dann vielleicht auch öfters mal euch auf die Nerven gehen und nochmal dazwischen funken. Ihr wisst ja, glaube ich, wovon ich rede. Ja. Gut. Aber das sei jetzt als Schlusswort gesetzt und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Punkt, respektive wieder mit Bernd, weil wir nämlich dann gleich zu den Bundesberichten vom Polgef kommen. Ja, das machen wir aber ganz knapp. Ich habe drei Sachen reingeschrieben. Für den Christus ist natürlich momentan der Wahlkampf Nummer 1. Er ist da vor Ort. Der online von hier aus so. Dann die Aktion, wo ich gerade angesprochen habe, da läuft auch vieles auf Hochtouren, sind diverse Gespräche und Mails und alles in der letzten Woche passiert. Da waren ja sehr viele Leute eigentlich letzte Woche dann noch im Raum und leider so viel Aktivität der Leute, aber das ist auch noch nachvollziehbar, verständlich. Das machen wir jetzt in der Woche noch besser und da wird alles ganz gut. Dann spannender dürfte es sein, dass die Themenbeauftragung eigentlich jetzt online sein sollte, wo wir neulich beschlossen hatten, wo wir einen Antrag da hatten bezüglich den freien Netzen. Das wäre also interessant, wenn ihr das in euren Bereichen teilt, weitertragt und Leute motiviert, sich vielleicht in dem Themengebiet insgesamt zu engagieren, aber natürlich sich auch zu bewerben auf diese Beauftragung hin. Und dann haben wir am Wochenende, ist ja gerade von Sascha auch schon angesprochen worden, oder was in der anderen Sitzung, weiß gar nicht, Bufo-Klausur. Da treffen wir uns im Real Life irgendwo in der Mitte von Bayern ungefähr. Diese Grenze zwischen Bayern und Franken an der Altmühl. Falls da noch irgendwelche Dinge sind, die ihr denkt, dass wir vielleicht direkt unter uns besprechen sollten, könnt ihr mal auch gerne zu einer Mail schreiben oder im Nachgang zur Sitzung kurz ansprechen. Weiter möchte ich es gar nicht ausdehnen. Es gibt noch viele Kleinigkeiten, aber die gibt es jeden Tag, jede Woche und das kostet hier unnötig Zeit. Okay, danke dir. Gibt es noch Fragen zur bundespolitischen Arbeit? Ich interpretiere das Schweigen mal als Nein. Dann kommen wir zu Baden-Württemberg. Ist der Sebastian Sprosser heute da? Beziehungsweise der Sebastian Staudenmeier? scheint dem nicht so. Dann lese ich kurz vor, was drin steht im PET. Erste Erfahrung zur Landtagswahl 16 war am Sonntag, also am 1.2. in Stuttgart. Am Ende dieser Woche läuft die Antragsfrist für den Landesparteitag ab und die Herzflyer sind an Stammtische verteilt und werden jetzt beklebt. Also wer es jetzt nicht weiß, es handelt sich da dann wohl um diese herzförmigen Liebesflyer zum Valentinstag, auf die dann immer so ein kleines herzförmiges Bonbon noch mit drauf geklebt wird. Also das ist eine recht nette Valentinsaktion. Gut, das wäre dann wohl Baden-Württemberg und wir können weitermachen mit Bayern, da Fragen ja keinen Sinn machen. Olaf. Ja, danke. Zunächst einmal, da gibt's irgend so einen Troll hier im Pad, der hat eine ganz hellgrüne Farbe und schreibt die Berichte um. Dieser Typ möge das bitte lassen oder vielleicht ist es auch eine Frau. Ist mir gleich. Jedenfalls die Sachen umzuschreiben, finde ich nicht lustig. Jetzt mache ich aber mal weiter. Wir haben im Moment ziemlich viel Orga-Fu. Ballt sich offenbar. Wir haben ja gerade schon über die Bundeskampagne Fragen an die MdB gesprochen. Wir haben ein gutes Beispiel, nämlich im Bezirk Schwaben. Da haben die Schwaben alle MdBs angeschrieben, auch die Mitglieder im Landtag und im Europaparlament. Also Hut ab, da ist richtig was, da geht die Post ab sozusagen. Am 1.2. haben wir aber nicht nur die Bundeskampagne gestartet hier in Bayern, sondern haben auch eine SG mit einer anderen fusioniert, nämlich die SG Digitale Medien mit der SG Presse Bayern. Da sind ohnehin meistens dieselben Leute, die da was machen. Und wir haben gemerkt, es bringt einfach mehr, wenn wir eine einzige Mailingliste haben und dann gleich das Gesamte unter einem Dach dann begleiten. Weitere Vorbereitungen laufen. Unter anderem haben wir ja jetzt angedacht. Wir haben über die Sicherheitskonferenz jetzt ein bisschen Auftrieb und denken, wir werden das weiterführen in einem netzpolitischen Rahmen. Das wird ein Kongress werden. Ich schätze, er wird innerhalb der nächsten 6 Monate stattfinden. Wir haben eine Nachbesprechung der Sicherheitskonferenz gehabt gestern. Haben also die positiven, die schlechten und die Möglichkeiten nochmal besprochen und eine Nachjustage vorgenommen bei der Projektplanung, was wir also demnächst besser machen können insbesondere, werden also auch bezogen auf diesen netzpolitischen Kongress, der zusammen mit dem Bayern-Plenum stattfinden wird, dann einiges noch, jetzt hat jemand ein Echo, ja jetzt ist wieder ausgestellt, werden das also dann durchziehen. Wir haben einen Workshop Strategie angesetzt für den 14.15. bereiten auch den piratischen Aschermittwoch vor. Das Schwabenplenum ist mitten in der Vorbereitung Ende des Monats und das Volksbegehren läuft noch. Dazu habe ich dann unten noch einen Termin mit der Landesvorsitzenden in Rosenheim. Da machen wir also noch ein bisschen Druck. Offensichtlich kommt von der FDP, mit der wir das ja gemeinsam machen, dieses Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern, kommt im Moment wenig. Darum umso mehr von uns. Demnächst also zu dem Thema mehr. Damit soll es jetzt erstmal gut sein. Ich brauche das andere nicht vorzulesen. Wenn es Fragen gibt, einfach jetzt stellen, bitte. Danke. Was Olaf sagt. Ich mal kurz, während sich Leute Fragen an Olaf überlegen, kurz organisatorische Zwischenfrage. Skara, hast du einen Account auf den Deep Urgent Pads mittlerweile? Ich glaube nicht. Ah, blöd. Okay. Kannst du mal kurz einen beantragen und dann schalte ich dir den kurz frei, weil wenn jemand das Pad trollt, dann ist das Einfachste eigentlich, wenn wir zum jetzigen Zusammenhang auf Read-Only stellen und du noch als Protokollant, den du schreiben kannst. Ja, mach ich. So wie dazu, denn Wolf, wolltest du gerade was fragen? Scheinbar nicht. Ich hatte kurz was aufblinken sehen. Dann machen wir mal sehr flux weiter. Es kommt der Landesverband von, mal kurz gucken, Berlin, Brandenburg, Bremen und Hamburg sehe ich heute alle nicht. Ich beginne jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen in der Zukunft. Wenn ich wen übersehe, dann einfach schreien und wir machen weiter mit Hessen. Hallo in die Runde. Mal wieder persönlich live dabei. die letzten Male konnte ich nicht. Letztes Mal, muss ich zugeben, habe ich in privater Runde einen Film angesehen, den ich euch sehr im Herzen legen kann, wo es vielleicht bald eine Sicherungskopie gibt. Der Film heißt Citizen 4, handelt von unserem Geheimdiensttypen Recht spannend. Wäre heftig, wenn das wahr wäre. Haha. Na gut. Das war mir wichtiger als die Polgefunde. Man verzeihe mir. Andernfalls gebe ich euch alle beim nächsten Bundesparteitag eine Runde Schobbe aus. So, jetzt zum Das habe ich notiert. Ich wusste das. So, dann zum eigentlichen Inhalt. Ich war an mehreren Beteiligungen und Kundgebungen und Bündnissen für Toleranz und Vielfalt beteiligt. Habe da auch zum mein Ärger bezüglich intransparenter Organisation dem DGB gegenüber geäußert, bin dann ausgelacht worden. Jetzt hinterher bekomme ich von anderen Organisationen Lob dafür, dass ich die Stimme erhoben habe. Aber das hinterher weiß man immer mehr. Naja. Am Samstag habe ich keine Rede halten dürfen, nachdem der dortige anwesende CDU-Landtagsabgeordnete was wegen Flüchtlingsunterkunft und Hessen soll human mit Flüchtlingen umgehen geschwafelt hat. Der hat lustigerweise oder unlustigerweise den Antrag, den er im Dezember bekommen hat, dass Hessen keine Abschiebung vornimmt über Winter, befürwortet. Also insofern war das sehr zynisch. Und daraufhin habe ich da angesprochen und die anwesenden 200 Leute gesagt, sie haben alle eine Stimme, nicht nur hier zu schreien, Bad Camberg bleibt bunt, sondern sie können sich jetzt an den Landtagsabgeordneten wenden, der ist jetzt gerade da, bevor er wieder nach Wiesbaden entwischt, gehen Sie jetzt zu ihm hin, äußern Sie Ihren jetzigen Unmut hin, seien Sie sauer auf Piraten, aber noch saurer können Sie auf ihn sein, weil er ist in der Regierung, wir sind nur die APO. Daraufhin habe ich einen kleinen Applaus bekommen und bin dann auch von der Bühne runter. Hessen hat so einen kleinen Vorfall gehabt, sage ich jetzt mal, in Wiesbaden, und wie ich auch reingeschrieben habe, haben wir mit dem Bund und Anita ausgemacht, dass die Kommunikation nach außen bei uns im Landesvorstand der Volker Berghaut und unser Pressesprecher Christian Hufgard leitet. Und Anita schickt die ganzen Anfragen dazu an uns weiter. Wir wollen, dass es aufgrund der Wahlen in Hamburg nur in Hessen bleibt. Wir fürchten aber, dass andere Parteien das vielleicht nutzen würden, um gegen uns zu schießen. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht. Im Social Media Bereich gab es auch schon ein paar Sachen dazu, aber fast schon gelinde gesagt, im Moment noch nicht so viel. Und ich hätte eine Bitte an euch, hier keine Diskussionsrunde diesbezüglich zu veranstalten. Vielen Dank. Dann hatten wir eine Südhessen-Konferenz am Sonntag mit Piraten aus Südhessen. Diskussionen, Austausch über Unterbringung von Flüchtlingen in einzelnen Kreisen. Ja, nur um anzusprechen. Dann Großkreis Frankfurt-Rhein-Main wurde angesprochen, wurde für nächstes Mal vorgemerkt. Wahlkampfunterstützung für Hamburg und wie wir was für gegebenenfalls 2016 für Hessen nutzen können, wurde angesprochen. Wir haben im Odenwald-Darmstadt-Dieburg zur Landtagswahl einen Kandidaten, der Peter Löwenstein, Ed Gersprenz, ein sehr guter Landratskandidat. Und die Pressereaktion war auch bisher sehr gut drauf. Und da freuen wir uns auf die Landratswahl. Wir haben jetzt am Montag, also gestern, mit die Partei zusammen einen kleinen Stand gehabt. Allerdings waren wir versteckt. Dann Landesvorstandsdinge. Und, ja. Okay, danke dir, Alex. Gibt es Fragen nach Hessen? Dann können wir weitermachen mit Mecklenburg-Vorpommern. Ist, glaube ich, nicht da. Dann kommen wir zu Niedersachsen. Thomas Ramsko. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen runterfallen, damit ich weiß, was ich sage. Und natürlich gerade ab. Also wir hören gerade eben nicht, ich zumindest irgendwie gar nicht. Also, hörst du mich jetzt? Jetzt, ja. Das Pad spinnt hier gerade so ein bisschen bei mir rum. Ja, bei mir auch. So, jetzt bin ich wieder da. Okay. Also wir machen alles seit ewigen Zeiten mal wieder, obwohl es ja eigentlich auch immer bei den LAFO-Sitzungen, die normalerweise per Telco durchgeführt werden, die Möglichkeit gibt, dass Mitglieder sich direkt an uns wenden können und ansonsten natürlich auch jederzeit, wurde darum gebeten, eine außerplanmäßige LAVO-Sprechstunde anzubieten, die in unmittelbarer Folge auf unsere in der letzten Woche genannten Klausursitzung stattfand. Es war mäßig besucht und es gab auch keinerlei neue Erkenntnisse, weder auf Seiten derer, die Fragen hatten, was nicht vorher schon über die Mailing diskutiert worden wäre, noch großartig Ideen, was man vielleicht als LAVO machen könnte. Also von daher ist schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir werden das auch weiter fortführen. Aber ob es tatsächlich dazu führt, wieder mehr, da bin ich mir noch nicht so sicher, dass das auch hundertprozentig klappt. Jeder von euch, der über die über unseren Hauptmitgliederbetreuer auch via Bundesebene in der Landesmitgliederbetreuung betreut wurde, wird vielleicht mitbekommen haben, dass da seit längerer Zeit nichts geschehen ist. Wir hatten dann zudem noch das Problem, dass wir keine CRM-Zugänge hatten, um sowas auf Landesebene dann selber zu machen, aber das ist mittlerweile alles geklärt. Wir räumen jetzt so ein bisschen das, was in den letzten 4 Wochen liegen geblieben ist, auf und kommen auch da wieder auf einen vernünftigen Stand innerhalb der nächsten 3-4 Tage. Bei der Gelegenheit auch nochmal die Meldung nach Hessen. Schönen Dank, dass Robby sich zur Verfügung gestellt hat, 2 Leute bei uns ins CRM einzuführen. Der Antrag ist durch, er kann kommen. Ja, zum Thema TTIP habe ich vor. Jetzt bist du wieder komplett weg. Thomas, das geht gerade gar nicht mehr. Vermutlich versteht er dich genauso wenig, wie wir ihn verstehen. Ich gesagt. Und jetzt ist er raus. Okay, ich mache erstmal weiter. Falls er dann später wieder mit besserer Connection zurückkommt, kann er natürlich gleich wieder einsteigen. Wir machen dann erstmal kurz weiter mit Nordrhein-Westfalen aus Gründen. Dann kommt ja Masch und oder Paki, je nachdem wie will. Bitte schön. Ich wollte Masch nicht vorweggreifen, der will sagen, wir machen nächsten Dienstag mit bei der Aktion Lesen gegen Überwachung. Und ich habe soeben die Info bekommen, dass wir das auch streamen. Machst du uns einen Link zu geben, Paki? Klar, also ich bin gerade am raussuchen. Sowohl zum Steam als auch vielleicht zu einer Ankündigung, falls sowas schon gibt. Ich habe auf dem NRW-Blog noch nichts gefunden. Okay, wir haben heute Abend ÖA-Sitzung, da wollen wir das besprechen. Und den Stream habe ich noch nicht. Okay, kein Stress, dann gehe ich später nochmal auf die Nerven. Ich weiß das erst seit einer Viertelstunde, dass wir das streamen. So, am Dienstag um 20 Uhr hier in Düsseldorf. Ja, Masch hat mich gebeten, den Rest für ihn zu übernehmen, hat ja auch schon im Pad eingetragen. Die LAVO-Sprechstunde war so mittelbesucht und es wurde ein Budgetplan vorgestellt, beziehungsweise über Budgetplan und Kostenstruktur gesprochen. Was noch aufgeschoben wurde, war die Festsetzung des LTs des nächsten, weil noch keine Bewerbungen für die Ausrichtung vorlagen. Dann gibt es eine Ausschreibung für das Orga-Team für LPT und Veranstaltungen, die ja noch läuft. Bewerbung liegt schon vor. Gut besucht war allerdings das Schatzmeistertreffen bzw. Schatzmeisterschulung vergangenen Samstag in der LGS. Und ja, den letzten Punkt hat Paki schon genannt, am 10.02. die Lesung. Besteht Interesse an einem kurzen Bericht aus dem Landtag? Wir hatten ja auch Landtagssitzung. Wenn ihr es schon anbietet, dann würde ich nicht nein sagen. Die Landesregierung hat eine Regierungserklärung abgegeben zur digitalen Agenda. Die war ziemlich schwach und wurde von uns auch ziemlich chemisch kommentiert. Damit sind wir auch ganz gut in die Presse gekommen. Wir hatten eine eigene aktuelle Stunde zu Überwachungsstaat-Themen. Die ist auch aus unserer Sicht gut gelaufen. Und besonders der Golland, das ist so ein Rechtsextremist von der CDU hier, der hat also eine ganz fürchterliche Rede dazu gehalten, das volle Programm mit Kindesmissbrauch und so weiter. Und dann hatten wir einen Antrag zu Kraft-Wärme-Kopplung, der war von Grünen, SPD und CDU eingereicht. Da hatte ich noch eine Ergänzung geschrieben und die wurde auch angenommen. Also das war mal ein kleiner Erfolg so. Das war's im Wesentlichen. Gut, danke dir. Gibt es noch Fragen an Marsch, Paki, Lito oder Danebot? Immer her damit. Während ihr kurz guckt, sage ich kurz, Gernot, wir haben ja kurz auf Public Read Only gestellt im Pad, nachdem jetzt irgendwer scheinbar die ganze Zeit im Pad rumrandaliert hat. Deswegen haben wir jetzt das Public Read rausgenommen und Corinna würde dann alles, was noch zusätzlich dazukommt an Berichterstattungen und so weiter, dann schreiben. Muss dann wohl so sein. Dankeschön. Bitte, bitte. So, es scheint so, als gäbe es keine Fragen nach Nordrhein-Westfalen. Dann danke ich euch dafür. Danke, Leto. Jetzt probieren wir nochmal kurz mit Thomas Gansko. Kannst du wieder reden? Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ja. Schön. Wo soll ich nochmal wieder anfangen? Da ich nicht mehr genau weiß, ab wann du abgebrochen bist oder nicht für alle sprechen kann, wäre es vielleicht nicht schlecht. Okay, machen wir also nochmal Abzeile 179. Ja, wie gesagt, wir haben seit ewigen Zeiten mal wieder eine LAFO-Sprechstunde als ein Repo-Sitzung oder bei allen LAFO-Sitzungen, die ja auch alle 14 Tage stattfinden. Zusätzlich haben wir noch alle 4 Wochen die Niedersachsen-Marina, wo eigentlich jeder KV sich melden kann. Von daher war es eigentlich nicht sonderlich verwunderlich, dass über das, was alles in der niedersächsischen Mailingliste diskutiert wurde, seit unserer Klausur, die ich beim letzten Mal angesprochen hatte, nicht viel Neues dazu kam, Fragerseite noch auf der Antworterseite, sodass ich mir die Frage stelle, ob es tatsächlich zielführend ist, dafür auch noch immer einen Sondertermin wenigstens einmal im Monat dran zu geben. Aber wir werden das jetzt erstmal bis auf alles weiterführen. MV hatte uns so ein bisschen Probleme gemacht, da unser Hauptmitgliederverwalter ausgefallen war, aber da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Schönen Gruß nach Hessen. Wir haben den Antrag durch, dass Robin Geddert bei uns Leute im CRM schulen kann. Das soll jetzt also laufen und dann werden wir das auch wieder auf die Reihe bekommen. Zu TTIP, was mir wieder so ein bisschen Hoffnung gibt, ist ja, dass wir auf die Ausschreibung zur Themenbeauftragung Landwirtschaft bislang eine Bewerbung bekommen haben. Und an die hatten wir eigentlich auch schon gedacht, als wir das Ganze ausgeschrieben haben. Ja, dann bringen wir auch seit langer Zeit mal wieder ein Newsletter auf Landesebene raus. Der ist heute Nacht über die Bundesebene verschickt worden. Schönen Dank an Sven, wenn das jemand weitergeben möchte. Okay, schreiben wir das wieder aus. Bis darauf positive Reaktionen. Ich hoffe mal, das führt dann auch wieder zu ein bisschen Aktivität. Also es ist momentan einiges im Fluss. Konkretes kann man daraus allerdings noch nicht ableiten. Das wär's dann. So, jetzt warst du gut verständlich, zumindest bei mir, von Anfang bis Ende. Deswegen jetzt, bevor du wieder wegbrichst, schnell noch Fragen an Thomas, wenn es welche gibt. Dem scheint nicht so zu sein. So war dieser Satz. Wir machen weiter mit Rheinland-Pfalz, Enervigo. Enervigo? Okay, Jürgen schreibt gerade im Headset, wir mögen weitermachen. Dem komme ich gerne nach. Dann kommen wir zu Saarland. Erich. Ja, hallo. Also, wir hatten es einen Sonntag Barcamp. Waren in der Spitzenzeit 25 Leute, da aber da schon einige gegangen waren wieder, heißt es, dass wir insgesamt sogar noch ein paar mehr Teilnehmer hatten. Ja, insgesamt 12 Themen, sind einige interessante Sachen angeschoben worden, unter anderem eben eine Reorganisation unseres Landesprogramms, aber auch noch viele andere Dinge. Das hat schon richtig Wert gehabt, zumal wir die letzte Zeit doch die politische Arbeit ziemlich durchgehängt haben und das war ein guter Anfang. Wieder mal. Und ja, ansonsten ist eigentlich in dieser Woche nicht viel passiert. Das war ja so auch schon genug. Das war's mein Bericht. Alles klar. Kurz und knackig. Fragen an Saarland? Nicht direkt an Saarland, obwohl auch ein bisschen an Saarland, eher in die Runde der PolGFs. Wir haben heute eine Bounce-Mail bekommen vom OTRS. Äh, wenn das bei euch der Fall ist, beziehungsweise wenn bei euch in den Vorständen Wechsel stattfinden, wäre es super, wenn ihr die Bundesebene bzw. die Bundes-IT informieren könntet darüber, wer denn noch zugriffsberechtigt ist und wer nicht, weil das einfach ein riesen Datenschutzfail letztendlich ist, dass der noch nach einem Jahr Austritt noch Zugriff auf die entsprechenden Queues hätte. Wenn ihr da eine kurze Bestätigung schicken könntet oder eine Information darüber, wer zugriffsberechtigt ist auf eure Vorstandsqueues, dann wäre das super. Also das gilt für diejenigen, die ihre Queues bei der Bundes-IT haben. Ja, danke. Ich muss da erstmal nachfragen bei unserer SG Technik, was das eigentlich alles genau ist. Aber ich leite mal weiter, ja. Das wäre super, ja. Jo, nächster Punkt wäre eigentlich Sachsen, die sehe ich heute nicht hier. Sachsen-Anhalt, der Jutt. Guten Abend. Ja, also bei uns gibt's an sich nicht so viel Neues. Also es gab halt eine Magida-Demo, auch so einen IDA-Ableger halt. Und da gab's halt dann auch Piratenflaggen bei der Gegendemo. Und ansonsten, die letzten zwei Wochen waren ja von uns aus leider so ein bisschen ausgefallen. Also habe ich die Punkte einfach nochmal reingenommen, die jetzt, falls es dazu Fragen geben sollte. Also es gibt bei uns A-Laufen OB-Wahlen, einmal in Salzwedel. Da ist das Hauptthema Freifunk, mit dem auch geworben wird. Und in Wernigerode läuft auch eine OB-Wahl. Da ist das Interessante, dass nur die Piraten einen Kandidaten haben und dass der aktuelle Amtsinhaber noch einmal antritt. Ja, dann bauen wir unsere Landesgeschäftsstelle in Magdeburg weiter aus. Haben wir jetzt zum Beispiel bei eBay einen kompletten Schulungsraum sehr günstig geschossen mit Dorstühlen und allem drum und dran. Sind da halt schön am Tapezieren und ähnliches. Und ja, was kommen wird, wird unser nächster LPT sein. Den planen wir jetzt schon an. Und ansonsten geht alles Richtung Landtagswahl nächstes Jahr. Alles klar. Ich danke dir. Gibt's Fragen an Sachsen-Anhalt? Dem scheint nicht so zu sein. Wir machen weiter mit Schleswig-Holstein. Kathi Jasper? Ich meinte, sie gesehen zu haben, aber dann habe ich mich wohl getäuscht. Thüringen, Jan Hacke? Oder Vertretung? Nee, ich bin da. Hallo, unarmt. Ich habe mich gesehen. Ich dachte, Klaus macht's, aber das ist eine alte Gewohnheit. Bitteschön. Ja. Ich drehe keine Neuigkeiten. Ich habe da was, ist mir vorhin noch eingefallen, und zwar der Bodo Romelow war bei der Kreistagsfraktion von den Linken und von den Piraten, und ich habe mal schnell den Link rein, dass da mal fix eingetragen wird, weil das Pad ist ja Public Read Only. Und zwar, ja, das war eigentlich das Einzige, und das Piratenshow, das ist halt im Moment, gab es halt leichte Kommunikationsschwierigkeiten, das wollen wir heute nach Hamburg bringen, und jetzt ist im Moment krankheitsbedingt, ist es halt auch schwierig, und ja, also es ist trotzdem auf dem Weg. Gut, danke dir dafür. Gibt es Fragen an Thüringen? Ja, kleine Wortmeldung zum Piratschow. Wir sollten immer noch Kontakt kriegen irgendwie mit Hamburg, wenn man das abspricht, wo man das Ding, das Piratschow da oben abgibt und bei wem. Weil wir haben da immer noch keine Anlaufadresse. Ich twitter Michael mal gerade an, vielleicht weiß der das sofort. Also zur Information, ich hatte damals mit dem Klinkhardt schon mal Kontakt gehabt, mit dem auch meine Telefonnummer und alles, meine Kontaktadresse und Kontaktdaten stehe auch in dem Wahlparty-Eventpad nochmal komplett drin. Soll sich mal irgendjemand bei mir melden. Okay, gut. Noch weitere Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Drohungen nach Thüringen? Wenn nicht, machen wir weiter mit den Themenbeauftragten. Und der erste wäre eigentlich der Bruno, der ist jetzt leider nicht da. Er hat sich, also ich habe ihn gerade vorher nochmal kurz angeschrieben, ob er es schaffen würde wegen der TTIP-Geschichte. Er hat sich leider nicht mehr gemeldet, von daher nochmal als Ergänzung für dich, Olaf, wirst du ihn vermutlich am besten direkt anrufen müssen. Scheint es, dass wir weitermachen mit der Sozialpolitik, der Gernot Reipen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin ja hier kräftig getrollt worden im Mumble-Chat. Naja, bei den Terminen habe ich geguckt. Ich habe ja 4 Termine eingetragen, ist alles in Ordnung, bis auf den Termin, das Relive-Treffen, das ist am 1.3. Bitte das korrigieren, das wurde hier von jemandem geändert. Es ist also der Sonntag. Ja, Ihr seht das also jetzt in den nächsten Tagen hier wieder unsere Treffen stattfinden. Und deswegen gibt es nicht allzu viel zu berichten. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass wir nun endgültig das Antwortschreiben des Jobcenters Sömmerda aus Thüringen bekommen haben. Es war ein negativer Bescheid und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, eben gegen diesen Bescheid Klage einzureichen, und ein Anwalt ist bereits beauftragt und das geht jetzt seine Wege und wir sind mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das war, was ich berichten wollte. Wie gesagt, wir haben jetzt in den nächsten Tagen unsere Treffen wieder und dann werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal etwas mehr berichten können. Dankeschön. Ich danke dir. Und gibt's noch Fragen an Gernot? Ja, genau. Gerade bei die Sommer da hatten wir ja mit Hessen irgendwas zu tun. Kommt er noch weiter auf uns zu? Was meinst du, mir kommt noch weiter auf uns zu? Wir haben ja einen Beschluss gestellt, dass wir finanziell für eine bestimmte Summe aufkommen. Oder fängt es eben erst jetzt an? Nee, da ist eine bestimmte Summe festgelegt worden und das ist wohl ausreichend jetzt für den ersten Schritt. Also hier dann die Klage einzureichen und dann muss man natürlich sehen, was sich daraus entwickelt, ob dann nochmal eine Finanzierung notwendig ist, das kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber es ist ja auf jeden Fall schon mal wichtig zu erfahren, wenn man also diese Klage einreicht, was dann passiert. Und es ist ja so, dass schon mehrere Gerichtsurteile über solche eingereichte Klage verfasst wurden, Urteile vorliegen, aber es ist ja das erste Mal, dass eben eine Partei das einreicht und das ist natürlich, könnte natürlich interessant werden für die Medien und auch für die Öffentlichkeit. Genau, deswegen frage ich nach. Okay, danke. Bitte, gern geschehen. Schön, weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Dann können wir weitergehen zur Gesundheit. Dietrich Trenner, bitteschön. Ja, gibt ja nicht viel Neues. Termin ist immer noch 5. Februar für die nächste Mumble-Sitzung. Das Thema wird ausgesprochen spannend. Es geht um die elektronische Gesundheitskarte, den Referentenentwurf zum E-Health-Gesetz, der vorliegt und was wir auf der Grundlage unseres Programms daraus machen können. Ich habe unter dem Strich noch nie so viel unsachliche und dümmliche Öffentlichkeitsarbeit gelesen, auch von Digital Courage, wie zu diesem Gesetz. Das war's schon. Gut, das klingt nach Handlungsbedarf. Also, es mögen sich bitte alle Leute den 5.2. merken und versuchen, was Sinnvolles zur elektronischen Gesundheitskarte zu sagen, wenn sie es können. Dann, erste Frage, gibt es Fragen an Wolf, Dietrich, also zu Wolf? Falls dem nicht der Fall ist, würde ich nur kurz was nachtragen für Rheinland-Pfalz, weil ich gerade im Chat gesehen habe, dass das jetzt wieder aktuell wäre. Ja, wenn ihr mich jetzt hören könnt. Die Position. Ja, wenn ihr mich jetzt hören könnt. Ja, wir können. Sorry, war doppelt gerade. Bitteschön. Ja, wie gesagt, es steht ziemlich alles im Pad. Die TTIP-Aktion ist eigentlich sehr gut verbreitet worden. Das Ergebnis müssen wir abwarten. Wir hatten vorab noch eine andere Aktion dazu geplant. Das haben wir jetzt erstmal abgeblasen. Da hatten sich eigentlich schon 15 Leute eingetragen, die, also wir haben 34 BTW, also Bundesabgeordnete und EU-Abgeordnete. 15 davon, dafür hatten sich schon Leute gefunden. Ich hoffe, die schreiben auch schon kräftig. Dann möchte ich nochmal auf diese Diskussion über die Basisdemokratie hinweisen. Das ist das nächste Treffen im Mumble am 6.2. Das Wortprotokoll von dem anderen steht im Pad. Ja, ansonsten ist bei uns halt das Übliche, die Vorbereitung für das Barcamp und die Wahlkampfvorbereitung laufen. Dann hatten wir die Cannabis-Messe. Auf der letzten LAFO-Sitzung mit 300 Euro werden wir die bezuschussen und 1000 Handflyer bestellen, die dann nutzen können. Dann hätte ich gerne noch einen Hinweis. Wir suchen dringend einen Designer. Ist keine große Sache, aber es wäre schön, wenn sich einfach mal einer bei mir melden würde. Gut, ja, zu dem Thema, was eben war, Wiesbaden oben, wo wir nicht drüber diskutieren, sollten wir auch nicht diskutieren. Bei uns hat es ein KV zerschossen deswegen, aber wir hoffen, das innerhalb kürzester Zeit zu heilen. Ich denke, ist nichts Großes. Frage? Alrighty, danke dir. Frage? Ja. Das war meine Frage, Olaf. Ja. Ja, sucht ihr diesen Designer nur für eine Einmalaktion oder für mehrere Sachen? Jetzt eigentlich erstmal für eine Einmalaktion. Wir brauchen da nicht viel. Es geht da eigentlich nur um eine Kleinigkeit, sag ich mal. Okay, frag doch bitte mal Moira Brülisauer. Sie steht mit ihrem Twitter-Nick unter Pirates Without Borders. Okay, das ist Zeile 81. Ja, mache ich, werde ich machen. Dankeschön, Love. Also Moira war unter anderem auch so als Info für dich nochmal kurz die Designerin, die auch das Design für die Pirate Security Conference entworfen hat. Also sie ist durchaus, sie hat Referenzen sozusagen. Und das wäre noch der letzte Landesverband gewesen, der uns heute noch gefehlt hat. Wir können weitermachen mit Bernd Schreiner, wo gleich schon drin steht Dinge TN, von daher spare ich mir da gleich das Aufrufen und weise nur nochmal darauf hin, dass kommende Woche am 11.2., was der Mittwoch ist, die nächste Sitzung der AG Umweltpolitik stattfindet, die Bernd auch letzte Woche schon erwähnt. Wir kommen dann also direkt über Michael Bernd, der im Urlaub ist, zur Landwirtschaft und die Karte ist dran. Ja, ich werde im Moment zu sehr vielen Jahreshauptversammlungen eingeladen, so typisch für die Jahreszeit. Das finden auch viele Wintertreffen mit Vereinen und Verbänden statt, die ich jetzt alle in der nächsten Zeit, so gut ich es kann, hätte ich beinahe gesagt, soweit es mir zeitlich möglich ist, besuchen werde. Alright. Kurz und knackig. Fragen an die Landwirtschaft? Wenn dem nicht so ist, ich sehe, der Bruno ist mittlerweile da. Ich würde jetzt, weil wir ja ein, zwei Sachen hatten, die wir da recht gerne besprechen wollten, jetzt gerne gleich quasi zurückkommen zu Bruno. Ist jetzt einer von den noch kommenden Themenbeauftragten sagt, er ist zeitlich oder sonst irgendwie gerade eben nicht in der Lage oder nicht willens, sich zurückstellen zu lassen, ist das auch okay, dann würde ich den noch vornehmen. Oder ist das für euch alle okay, wenn wir erst zu Bruno zurückkommen? Ich deute Schweigen mal als Ja und übergebe dann an Bruno. Erstmal guten Abend dir. Sag uns erst, was passiert ist im Bereich TTIP-Urheberrecht und dann haben wir noch von Bundesseite eine Sache für dich, aber das erklärt dir dann Olaf danach. Ja, hallo zusammen. Bei mir auch nur ganz, ganz kurz, weil ich bin gerade am Packen der letzten Sachen. Ich habe kurz auf Twitter gesehen, dass ja Teamsitzung ist und bin eigentlich jetzt nur kurz im Büro da, um noch das Wesentliche zusammenzupacken, weil ich muss dann zum Flughafen, weil ich nach Brasilien fliege und Konzerte habe und dann wieder da bin ab 11.2. Also ansprechbar wahrscheinlich dann ab 12.2. Was gab's in meinem Bereich? Ich hatte mich jetzt nochmal bemüht, alles, was wir so ein bisschen über TTIP wissen, zusammenzufassen in einem Video, was auch ganz heftig gerade am Rotieren ist, auf allen Netzwerken. Das zu dem Themenfeld Urheberrecht war auch irgendwas in Vorbereitung, aber sorry, Entschuldigung, ich bin gerade echt nicht wirklich gut vorbereitet, weil ich eben, wie gesagt, kurz davor bin, in Richtung Flughafen zu tigern. Davon will ich gar nicht lange aufhalten und wenn du eh in Eile bist, dann überspringe ich jetzt die Fragen, falls keiner eine brennende hat und übergebe gleich direkt an Olaf. Gut, dann mache ich das mal mit der Frage. Du hast es eigentlich schon beantwortet. Wir hätten jemanden gebraucht, der Inputgeber ist, also O-Ton-Lieferant für eine Bundespressemitteilung über die Bundesaktion, die die Piratenpartei Deutschland gerade durchführt, nämlich Fragen an die MdB. Du hast möglicherweise mitbekommen, worum es da geht. Eine Woche lang, nämlich die erste Februarwoche, werden Fragen an die Mitglieder des Deutschen Bundestages gestellt, entweder aus den KVs kommend, Crews, Stammtische etc. oder aber von den Landesvorständen bzw. Landesgeschäftsstellen. Auf Bundesebene ist die SG Presse Bund gestern zu dem Schluss gekommen, wir sollten das auf jeden Fall flankieren mit einer Pressemitteilung. Der Organisator Michael ist in diesen Tagen in Urlaub. Jetzt haben wir sofort an dich gedacht, Bruno. Du brauchst mir, da du auf dem Sprung bist, eigentlich nur zu sagen, O-Ton, okay, geht klar. Wenn, dann schau mal auf der Wiki-Seite so und so oder wo immer auch, greif dir ein Wort heraus und das nehme ich dann für die Pressemitteilung. Oder aber du sagst, nö, lass das mal gut sein. Nö, natürlich, nicht nö, sondern ja, natürlich bin ich da dabei. Also zum ersten Mal, natürlich weiß ich von der Aktion, die Hälfte der Fragen, die wir zusammengestellt haben, stammt ja auch von mir. So gesehen weiß ich, worum es geht. Also ich habe da kräftig Input geliefert. Ja, wenn du mir auch ein Pad schickst, ich mache auch gerne noch was fertig, auch vom Flughafen aus. Ich hocke ja ziemlich lang rum, Internet werde ich immer haben. Auch in Brasilien habe ich Internet. Ich habe meinem Veranstalter schon gesagt, der soll mir sofort so eine Internetkarte besorgen. Also ich bin nicht aus der Welt, nur auf der anderen Seite von der Kugel. So gesehen, einfach nur schicken Link, ich mache dir sofort was fertig, keine Frage. Du bist so cool, danke. Ja, gerne doch, ihr Lieben. Ihr seid cool, dass ihr alle am Rocken seid. Und ich finde es herrlich, dass immer noch so viele aktive Piraten da sind. Weiter so, wir schaffen das. Für den Weltfrieden. Ich wünsche euch was, bin dann schon unterwegs und würde sagen, bis bald. Das ist meine Verabschiedung und ja, danke für das Kompliment. Also, ich glaube, ich gucke noch kurz, hat jemand das gemacht, was unsere liebe Skarakus angemerkt hat, wegen jemand müsste Brunos Bericht noch vielleicht einen Stichpunkt nachtragen, weil sie kurz rausgeflogen ist? Ich crowdfunde, echt, ich crowdsource das jetzt mal und sage, jeder möge da mal bitte mitschreiben. Dann machen wir mal das mit dem gemeinsamen Protokoll bei dieser Gelegenheit. Davon abgesehen können wir weiterspringen oder wieder zurück in die normale Ordnung gehen zum Punkt Migration und Asyl. Ja, die Wiederbelebung der Bundes-AG läuft ganz gut an. Wir haben uns jetzt Montag getroffen und auch wieder einen festen Termin. Wir treffen uns ab jetzt jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr und sind immer noch sehr erfreut über jeden neuen Mitstreiter, der dazu stößt. Macht da, wenn ihr könnt, auch ruhig ein bisschen Werbung für. Also wir können noch Verstärkung gebrauchen. Am 22. wählen wir dann neue Koordinatoren. Da gibt es auch schon Kandidaten, die Lust haben. Und inhaltlich beschäftigen wir uns da jetzt mit den Vorschlägen für neue Einwanderungsmodelle, die im Moment kursieren, auch auf Bitten der Bundespresse hin und schauen da mal, was Piraten dazu sozusagen haben, also wie vernünftig die denn ausfallen oder nicht. Ich versuche jetzt gerade oder beginne damit, mir mal so ein bisschen Übersicht zu machen, wo wir überall Leute haben, die aktiv sind und bin auf der Suche nach Ansprechpartnern, vor allem in den einzelnen LVs. Wer hier gerade schon weiß von den Anwesenden, jetzt vor allem den Polgefs, wer in seinem Landesverband eventuell sogar eine Beauftragung für das Thema hat oder da Experte ist, also alles rund um Asyl, Migration, Antidiskriminierung, dann gerne in das Pad in Zeile 251 eintragen. Gern auch mit E-Mail, soweit das eine Piraten-E-Mail ist oder eine, die öffentlich bekannt sein darf, weil ich da dann auch versuche, mir Verteiler aufzubauen. Wenn das jetzt schleppend geht, werde ich auch alle auf jeden Fall nochmal anmelden, aber wenn hier schon ein bisschen was zusammenkommt, umso besser. Ja, und dann noch eine zweite kleine Bitte. Wenn ihr bei Anti-Pegida-Demonstrationen dabei wart in letzter Zeit, auch einfach kurz in das zweite Pad in Zeile 252 kippen. Ich würde da ganz gerne mal so eine Übersicht zusammenstellen, wo Piraten da überall aktiv sind. Teilweise geht das so ein bisschen unter, dass wir uns da ja auch ordentlich positionieren und Gegenwind bieten. Und da dachte ich, da wäre es einfach mal ganz nett zu zeigen, wie viele sich da eigentlich noch die Mühe machen, da immer wieder auf die Straße zu gehen. Aber danke dir. Gibt es Fragen an Lito beziehungsweise schon erste Einwürfe von Polgefs in Bezug auf die Asyl, sich mit Asyl befassende, also mit dem Thema befassende? Also für Niedersachsen habe ich jetzt mal meine Wenigkeit und Mike als Politik im Landesvorstand mit eingetragen. Ich glaube, das ist nicht unser beider Spezialthema. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wen ich da ansonsten eintragen könnte, aber also wir haben auch keine Beauftragung dafür, wir haben auch keine Landes-AG dafür. Wäre ja vielleicht mal so ein Ansatz, sowas zu etablieren oder zumindest zu versuchen, sowas zu etablieren. Und von daher die Frage, hast du irgendeine Zusammenfassung auf einer Wiki-Seite oder kann ich da die AG-Seite geben oder wie soll ich das jetzt am besten kommunizieren alles? Ja, die AG-Seite wäre ein guter Anlaufspunkt, allerdings ist das auch eine der Aufgaben, die jetzt bei uns oben auf der Liste steht, oder nicht ganz, ganz oben, aber auf der Liste, die mal zu aktualisieren und wieder einladender zu machen. Also die ist leider noch veraltet. Bei uns in NRW hatte ich das letztes Jahr, das ist schon vorletztes, auf jeden Fall vor einer Weile auch gemacht, dass ich da ein AK angestoßen habe. Wir haben ja überall das Problem, dass unsere Leute schon an zig Ecken beschäftigt sind und auch so ein bisschen Angst vor neuen Aufgaben haben, weil wir eigentlich alle keine Zeit mehr haben. Da haben wir es dann so gemacht, dass wir uns erstmal vorrangig als Netzwerk verstehen, dass wir da die ganzen Leute also auch eingesammelt haben, haben eine gemeinsame ML und tauschen uns da aus, wenn es wichtige Sachen gibt. Das muss ja nicht immer gleich in eine neue wöchentliche Sitzung und so weiter ausarten. Also das ist eigentlich sehr praktisch. Aber andersrum gucken wir jetzt in der Bundes-AG auch immer so ein bisschen, wo die Leute herkommen, und ich hoffe auch, dass sich da dann noch einige finden und das vielleicht dann sogar wieder von oben nach unten in die LVs zurückgeht. Okay, danke. Alrighty. Kleine Wortmeldung. Auch raus. Captain, zwei Dinge, und zwar habe ich unterdrunter nochmal reingemacht, diese Asylgeschichte, dieses Unsägliche, dieser Amtsleiter in Sömmerda passt eigentlich ganz gut auch oben zu der Anfrage von Hessen. Wieder mal Sömmerda hier in Thüringen. Der Amtsleiter ist eben nicht enthoben worden auf diese Monitorsendung hin und das ganze Link vom MDR reingestellt, um was es da geht. Vielleicht da mal drüber Gedanken machen, ob man da was dazu macht. Und das zweite ist noch was anderes. Diese Migrationsasylseite, ich weiß nicht, wer von euch da Zugriff hat, könntet ihr da mal das WordPress irgendwann updaten, weil die läuft bei mir auf dem Server und in dem WordPress, das bei euch läuft, der Version, da gibt es eine Sicherheitslücke. Ach, bei dir läuft die noch. Wir waren davon ausgegangen, dass die schon so gar nicht mehr existiert. Die Leute, die da Zugang hatten, sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in der Partei. Können wir uns vielleicht außerhalb nochmal drüber unterhalten, wie wir damit weiterverfahren oder was da ist. Gut, wenn ihr die habt, wie gesagt, ich habe die für euch eingerichtet, läuft bei mir, dann können wir uns kurz schließen. Können wir machen, ne? Ich schreibe dich nochmal an, danke. Nix zu danke. Gut, nochmal danke an die Vernetzung und danke an den Tätigkeitsbericht. Ich interpretiere das Schweigen jetzt mal als beendeten Tagesordnungspunkt. Nächste auf der Liste wäre die La Lioness, die ich glaube ich auch heute nicht sehe. Und wir kommen dann weiter zu Datenschutz, Patrick Breyer. Ich habe jetzt da niemanden hier, es ist mir aber... man hat mir die Informationen gegeben, als Moderator doch mal bitte darauf hinzuweisen, dass am diesem Sonntag, also am 8., wenn ich mich nicht verzählt habe, in der Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen sich die AG Datenschutz in Real Life und Meetspace trifft. Das ist in Düsseldorf, wenn ich den Ort jetzt nicht verwechsle, aber das passiert in diesem kleinen Ruhrpott bei mir gelegentlich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da ich ansonsten nicht glaube, dass wir viel zum Thema sagen können, also da ja niemand da ist und ich das auch noch proxymäßig weitergegeben habe, leite ich weiter zu Jens Stoffer. Ich hätte da eine Anmerkung zu machen. Und zwar ist es nicht in, also nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht in der LGS, sondern in Neuss, weil die LGS zu klein ist. Moment mal, also Neuss wie in Neuss in Hessen? Nee, Neuss wie in Neuss in, da in der Nähe irgendwie. Also es gibt eine Location oder eine Kneipe, die so heißt. Nein, es handelt sich um die Stadt Neuss bei Düsseldorf. Das ist irgendwie ein Kaff um die Ecke. Also, N-E-U-S-S. Jo. Okay, ich dachte, es gäbe auch ein Neuss in Hessen. Vielleicht ist das einfach nur mal eine schlechte Geokenntnis. Also ich habe diese Info jetzt nochmal zugeschickt bekommen vor 45 Minuten per DM. Das heißt, ich würde mich eigentlich darauf verlassen, dass der Bescheid weiß. Aber ich kann ihn nochmal kurz anfragen, ob das jetzt der neueste Stand ist oder nicht, und im Zweifel ändere ich es dann selber nochmal kurz im Pad. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Mach das. Ich habe die Info von der Mailingliste, möglicherweise ist sie veraltet. Alles klar. Gut, dann NSA-Skandal. Zombie. Ja, hallo, ich kann das Pad gerade nicht reinschreiben. Kann man das irgendwie nochmal schreibbar machen? Wir hatten vorher einen Troll, der uns die ganze Zeit im Pad rumgefrickelt hat, deswegen haben wir es auf Public Read Only gestellt, aber im Zweifel probiert dann Skara einfach mit. Ja, warte mal. Okay, Gut, dann fangen wir doch mal so an. Also die Telekom ist jetzt am D6 auch präsent und peert da also mit allen anderen Providern. Was man da wissen muss, ist, die Telekom ist ja ein sehr großer Netzanbieter und der D6 ist ja quasi ein großer Netzknoten, aber eigentlich für kleine Anbieter. Das ist für, das heißt, alle man bezahlt halt, sage ich mal, eine Gebühr, dass man an den Knoten rankommt und kann dann eigentlich so viel Traffic mit anderen austauschen, wie man will. Und muss also für diesen Traffic nicht bezahlen. Das ist natürlich für eine Firma wie die Telekom eigentlich ein Verlustgeschäft. Und deswegen hatten die dort auch wohl bisher, so wie das Heise geschrieben hat, nur einen 1-Gigabit-Port. Und jetzt werden sie dort mit einer höheren Kapazität vertreten sein, um zu verhindern, dass Verkehr übers Ausland geroutet wird. Hat wohl auch was zu tun mit den Vernehmungen der Telekom-Zeugen im NSA-Untersuchungsausschuss. Als Telekom möchte sich hier zukünftig ein bisschen besser aufstellen in der Öffentlichkeit. Das steht schon drin im Teil 263. Das brauchst du nicht mal reinschreiben. Dann haben wir halt das Thema, diese Woche ist wieder Ausschusssitzung. Diesmal werden wieder BND-Zeugen vernommen. Ich habe das dort eingefügt. Habe ich jetzt aber auch keine besonderen Neuigkeiten dazu. Dann vielleicht noch eine Sache. Ich kann ja mal hier einen Link von der Pirate Times gerade in den Pet-Chat reinposten. Vielleicht kann ihn jemand da ins Protokoll reinkopieren. Da geht es um das Thema Citizen Four. Und zwar ist der Film Citizen Four ja im Internet aufgetaucht. Das ist ein Dokumentarfilm, wo eben auch eine Stunde Live-Interviews mit Edward Snowden drin sind. Und diesen Film kann man jetzt eigentlich im Internet seit dem 25. Januar einfach runterladen. Und jetzt offenbar gibt es hier irgendwelche rechtlichen Maßnahmen, wo Leute dagegen klagen. Deswegen ist der Film jetzt von verschiedenen Tauschbörsen halt schon verschwunden, wie die Pirate Times uns hier berichtet. Aber ich werde jetzt nochmal die Links auf den Film hier in das Pet-Chat posten, den auf Cryptome noch runterladen kann. Da gibt es halt zwei Versionen. Einmal wie groß ist die 1,2 Gigabyte Version. Und jetzt poste ich in das Chat nochmal die Version, die 3,6 Gigabyte Version. Ja, also das könnt ihr, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann sich den herunterladen, vielleicht auch einfach irgendwie ein bisschen verbreiten. Genau. Das war's von meiner Seite. Wunderbar, ich danke dir. Weißt du, ob beim NSU-Ausschuss auch wieder der UFO oder Vertreter da sein werden? NSA-Ausschuss. Also wir haben dort immer Leute, ja. Daniel Lücking wird auf jeden Fall da sein. Und vom Bundesvorstand weiß ich das jetzt halt nicht, weil er jetzt ja nicht hier ist. Aber uns wird dort halt nichts entgehen, weil Daniel Lücking ist definitiv da. Und außerdem gibt es ja ein Protokoll und also uns entgeht da nichts. Am 5.2. ist vermutlich Hermi wieder vor Ort. Ah, okay, danke. Weil ich das nämlich immer etwas bedauere, dass so wenig von diesem Engagement tatsächlich in der Fläche ankommt. Also da müsste vielleicht doch nochmal daran gearbeitet werden, das weiter zu promoten, was ihr euch da antut. Ja, das muss man sagen, es ist einfach dumm gelaufen, weil einfach Netzpolitik sich da halt etablieren konnte. Ja, weil die haben halt einfach auf ihrer Internetseite einfach einen Live-Blog draufgeschrieben und wir mit dem Videoblog, was die entsprechenden Leute, die das da in Berlin gemacht hatten, auch nicht auf der Bundeswebseite verlinken wollten und da auch keinen Twitter-Account dazu gemacht haben. Und dann ist das ja noch losgelaufen zu einer Zeit, damals im April, wieder angefangen hatten, da hatten wir diese Sache mit dem Kabufo und da waren ja die jungen Piraten am Twitter-Hebel und die haben gesagt, Snowden ist ein böser Patriot und so und deswegen haben die es nicht promotet und da haben wir das Ding eigentlich verrissen. Ja, und jetzt ist es halt so, dass Netzpolitik eben die Berichterstattung macht und drum gelaufen. Kurze Anmerkung meinerseits, wir kriegen immer relativ kurzfristig zu hören, wer dann immer dort ist vom Bufo und kündigen es über Social Media Kanäle an, aber wie du sagtest, Netzpolitik hat da leider für dieses Mal Punkte gesammelt, wir nicht. Darf ich kurz einhaken? Ich muss mal kurz mit dem Masch sprechen. Kannst du mal kurz in den Raum höher kommen? Durch. So, damit haben wir zwei zwei Leute verloren, passiert. Haben wir damit alle Fragen abgehandelt zu Zombie oder gibt es noch Redebedarf zum Themenkomplex NSA? Wenn dem nicht der Fall ist, dann glaube ich, können wir an dieser Stelle auch hier wieder weiterspringen. Der Michael Melter ist heute nicht da, der sagte ja bereits, dass er erst auf der nächsten AG-Sitzung wieder vorbeikommen würde. Und wir kommen zum Punkt Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, ich darf mal wieder den Abschluss machen. Ganz kurz, anstehende Termine stehen wie immer unten im Pad. Wir hatten letzte Woche ein Sondermumble Zukunft des Buches gehabt mit 4 externen Leuten, darunter den David Klett vom Klett Verlag. War eine sehr fruchtbare Diskussion, hat auch wieder Themen aufgeworfen, die wir in den nächsten Mumblen auch wieder besprechen wollen. Also das wird weitergehen, die Reihe. Wer das Mumble, was sehr gut vom Monopol moderiert worden ist, sich anhören will, ist im Krähennest verlinkt. Darunter das Pad, wo wir die Notizen gemacht haben während der Sitzung. Ansonsten gibt's eigentlich nichts zu sagen, außer dem üblichen kleinen Scheiß, Anfragen und so weiter. Kurz und klar, ich liebe diesen Tätigkeitsbericht. Das sind immer 5 Sätze und es steht wahnsinnig viel drin. Der macht mir tatsächlich am meisten Arbeit beim Digest, aber er macht auch am meisten Spaß zum Zusammenfassen. Ist ja nicht schwer. Ich kopiere das von einem Pad, was wir immer aktuell halten und gut ist. Ja, das ist auch ein Zeichen von gut gemachter Arbeit, wenn die Organisation so wunderschön dokumentiert ist. Also mir macht das zumindest immer sehr Arbeit. Sehr angenehm, würde ich sagen. Das war jetzt Freudscher. Ja, es macht auch sehr Arbeit, ja, aber das macht der Digest an sich und hey, alles für den Dackel und so. Aber vom Dackel abgesehen, sind wir, glaube ich, durch, glaube ich. Fragen? Ja, natürlich, wenn es noch Fragen gibt, bitteschön. Wir haben Zeit. Ja, kannst du die Zeile 292 nochmal aktualisieren, weil da liegt die Auskunft in der Vergangenheit. Michael, meine ich natürlich. Okay, ich sehe, es aktualisiert. Danke. Alles klar. Danke für den Hinweis. So, dann glaube ich, sind wir durch. Ich gucke nochmal kurz in die Runde. Ist noch irgendjemand aus dem Kreis der Themenbeauftragten und oder Polgips nachgerutscht? Nein, aber ich könnte kurz noch zu dem Treffen der AG Datenschutz sagen, was noch in Frage steht. Ja, gerne. Ja, es ist also tatsächlich auch für uns in NRW, ich habe gerade nochmal mit dem Paki darüber gesprochen, unklar, wo das Treffen stattfinden wird. Der Paki bemüht sich zeitaktuell, also jetzt im Moment gerade, Währung herbeizuführen und wenn er die hat, kommt er nochmal in die Runde rein. Also für diejenigen, die an dem Treffen teilnehmen wollen, haltet euch bitte auf dem Laufenden, vielleicht sprecht ihr nochmal mit der AG. Die Auskunft, dass es in der LGS stattfinden wird, ist zurzeit nicht gesichert. Okay, ich hatte die Information bis um 20.36 Uhr bekommen und dachte tatsächlich, es wäre confirmed, aber gut, wenn ihr das so sagt, dann ja. Was Marsch sagt. Ansonsten, jo. Eine kleine Sache hätte ich noch. Können wir bei dieser Coco 303 in der Zeile mal entweder die Startseite machen oder das aktuelle Pad, weil das ist immer noch auf dem 24.10. vom letzten Jahr verlinkt. Das passt nicht ganz. Das ist tatsächlich richtig. Also wir hatten wir haben dieses Coco-Pad, respektive diese Verlinkung auf die Koordinatorenkonferenz, die ja für uns so ein bisschen ein Pendant darstellt, haben wir im Oktober übernommen und damals hat sich irgendjemand, und ich kann gerade echt nicht mehr mich erinnern, wer es war, gemeldet, der meinte, er wird dafür sorgen, dass dieses Pad immer aktualisiert wird und sich immer jeweils auf die jüngste Coco bezieht. Wenn das jetzt regelmäßig nicht passiert, ich habe da nie ein Auge drauf gehabt, weil ich das immer sozusagen unter delegiert und abgehakt gespeichert hatte. Wenn das so nicht funktioniert, dann können wir das auch gerne auf die Startseite umbiegen. Hast du da mal einen Link dazu, wie man es dann besser machen könnte, weil dann ändere ich auch gleich das Musterpad. Nee, leider nicht, sonst hätte ich schon gemacht. Ich habe gerade einen Link gepostet. Habe ich gesehen, danke. Dann ändere ich das gleich in der Pad-Vorlage, dann passt das in Zukunft. Danke. Ich danke dir für den Hinweis. Und danke, Wolf, für den Link natürlich. So, ich glaube, jetzt sind wir durch, oder gibt's noch was? Wenn dem nicht so ist, dann wurde ich noch gebeten, auf einen Termin hinzuweisen, separat. Sonntag, der 8.2., 19 Uhr, ist das nächste Mumble der AG Demokratieforschung. Allgemein, weil die Diskussion auch gerade im Chat aufkam, ist es prinzipiell so, dass ich eigentlich auch einfach aus Gründen von Zeit und Quantitäten im Rahmen des Team Polgips gerne bei Sachen bleibe, die auch wirklich eine Themenbeauftragung haben zu dem Themenbereich, respektive bei den Landes-Polgips-Sachen, weil wir jetzt in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen durchaus auch gemerkt haben, wir gehen immer mehr in den Bereich aktuelle Projekte und wenn wir jetzt gleichzeitig natürlich die Tätigkeitsberichte quantitativ erhöhen, da sitzen wir unter Umständen gelegentlich bis 11 und das muss nicht unbedingt sein. Deswegen, ich habe das jetzt vorgelesen, weil es drin stand, allgemein würde ich das aber... Ich würde darum bitten, dass in Zukunft sich auf die Koordinatorenkonferenz oder andere Kanäle zu beschränken, weil das hier weniger der geeignete Rahmen dafür ist, nach meiner Ansicht. Gut, das nur noch so als Wort zum Sonntag. Und ich glaube, wenn jetzt innerhalb der nächsten 5 Sekunden keiner mehr mit wilden Interferenzen ankommt und unbedingt was sagen möchte, dann würde ich an der Stelle auch Schluss machen. Dann können wir... Kurzer Einwurf noch. Das war mir als... Nein, okay. Erst Thomas und dann Paki. Danke. Ja, noch eine ganz dumme Frage eingefallen zu dieser TTIP-Aktion. Gibt es irgendwie, oder weiß jemand, bis wann die Fragebögen eigentlich zurückgeschickt sein sollen? Wir haben gestern besprochen, dass es bis zu 4 Wochen sein kann. Je nachdem, was ihr für richtig haltet. Wir geben das nicht explizit vor. Im Musterbrief ist es deswegen auch offen gelassen. Zum Teil habe ich selbst auch Sonntagabend noch die Frage gestellt bekommen aus Traunstein und wir haben uns darauf verständigt, dass wir den Bundestagsabgeordneten 2 Wochen Zeit geben, hier in diesem speziellen Fall. Denn wir gehen davon aus, die Leute haben zwar einiges zu tun, aber sie haben auch jede Menge Geld, um ihre Mitarbeiter unter Dampf zu halten und welche einzustellen. Insofern sind 2 Wochen für eine Angelegenheit, die relativ schnell von Ihnen beantwortet werden kann, doch üppig. Wir gehen außerdem davon aus, dass viele Sammelantworten schreiben werden und diese dann zusammenzustellen ist nun wirklich kein Akt. Okay, danke. Jo, ich habe jetzt in Erfahrung gebracht, das Treffen der AG Netzpolitik und AG Datenschutz in Düsseldorf am Sonntag, den 8. Februar, findet statt um 11 Uhr in der Landesgeschäftsstelle in der Akademiestraße 3 in Düsseldorf. So viel nur zum Protokoll. Danke, Paki. Wunderbar, dann haben wir alle Klarheiten beseitigt. Danke euch, und jetzt ist aber wirklich Schluss, weil jetzt habe ich euch eh schon Überzeit gegeben. So. Schluss um 9:44 Uhr, also 21.44 Uhr. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich habe jetzt Urlaub. 19.44 Uhr wäre Zeitreiseantrag gewesen, ne? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.